Neunter Brief. Der schöpferische Tanz. Liebe Vanessa, heute möchte ich näher darauf eingehen, wie Meditierende den schöpferischen Tanz der Wahrnehmung beschrieben haben. Vorher möchte ich dir aber noch von ein paar faszinierenden klinischen Untersuchungen mit Meditierenden berichten. Hier zeigen sich nämlich zum Teil die gleichen Stadien der Wahrnehmung, wie sie von Kognitionspsychologen in Experimenten wie den gestern dargestellten gefunden wurden. Der in Harvard ausgebildete klinische Psychologe Daniel Brown verglich die Erfahrungen der Achtsamkeitsgewahrseinspraxis dreier ganz verschiedener Traditionen. Er stellte fest, dass die drei Traditionen sehr ähnliche Stadien der Meditationserfahrung beschreiben. Er führte Tests mit Meditationsmeistern durch und fand heraus, dass ihre Erfahrungen offenbar den Stadien entsprechen, die in den klassischen Meditationswerken dargestellt werden. Die frühen Stadien stimmen bei allen drei Traditionen ziemlich genau mit der wissenschaftlichen Sicht des Wahrnehmungsprozesses überein. Meditierenden wird beispielsweise bewusst, wie der Benennungsprozess im Wahrnehmungsgeschehen abläuft, wie also rund, orangefarben, süß aromatisch den Aufkleber Apfelsine bekommt. Einem Meditierenden kann auch bewusst werden, wie der Geist die von den verschiedenen Sinnen ausgehenden Signale synthetisiert. Im Fall der Apfelsine heißt das, der Meditierende kann tatsächlich zusehen, wie sein Geist den visuellen Eindruck von orangefarben und rund mit dem süßen und aromatischen Geruch verbindet. Und das ist natürlich ein notwendiges Stadium vor der Erfahrung, das ist eine Apfelsine. Brown fand heraus, dass Meditierende so weit in den Wahrnehmungsprozess eindringen können, dass sie überhaupt keine Welt der Objekte mehr sehen, sondern die Welt als Einzelblitze von Signalen der verschiedenen Sinne erleben. Sie erleben den Wahrnehmungsprozess in Aktion, auf eine Weise, die unserem Bewusstsein normalerweise verschlossen bleibt. Und das geschieht schon in den Anfangsstadien der Meditation. Bei anderen Tests ließ man für Sekundenbruchteile Lichter aufblitzen, so kurz, dass sie normalerweise nicht gesehen werden. Versuchspersonen, die ein dreimonatiges Intensivtraining in Meditation absolviert hatten, konnten viel kürzere Lichtblitze wahrnehmen als zuvor oder als andere, die nicht an einer Schulung teilgenommen hatten. Bei einem Versuch blitzten zwei Lichter so kurz nacheinander auf, dass sie normalerweise als ein einziges Aufblitzen wahrgenommen werden, aber einige besonders geübte Meditierende konnten sogar den Beginn des Blitzes, den Blitz selbst, sein Ende und die winzige Pause bis zum nächsten unterscheiden. Schnell aufeinanderfolgende Lichtblitze werden normalerweise als ein leicht flimmerndes, aber durchgehendes Licht erlebt. Das ist das Prinzip des Films, wo wir kontinuierliche Bewegungen sehen, weil wir den Wechsel von einem Bild zum nächsten nicht wahrnehmen. Unsere Wahrnehmung ist normalerweise einfach zu grob. Aber diese Experimente zeigen, dass unsere Aufmerksamkeit so trainiert werden kann, dass wir kleinere Zeitintervalle wahrnehmen können.